Sturla, this is Mababoshu, and we are Sturla Daxland. The song we just played is called Hingar Gingar Gingar Go, and the next song is Hi-a-ho. Thank you. Oh, I see. Oh, I remember pickles deeper than wool. We have a few more songs. The next song is called Thank you. good, feeling so good, so I cannot dispute. Sing a winner, winner, winner song to you. Feeling so good, so I cannot see you. I cannot be still. Sing a winner, winner, winner song to you. Hey. Thank you. Songs. This song is called Thank you.

Ooh! promessa. No! Ja chciałam sobie język do kieszeni go schowała. On się nawet nie buntował. Języczek mój dobrze ze mną. Język był mądrzejszy i wiedział przede mną, że lepiej jest go ciągnąć, ukryć przed tą ciemnią. Obcięłam go zdecydowana, by nie musiał odpowiedzieć na pytania, by przestać o co zrobiłam, by zagadywana. Był nikt od środku po to, wiem, że wieża została zbudowana. I tak tym gestem wszystkich rozcieczyłam, że dołączyłam do pełną diablic, którą określa się mianem. Kontrowersyjne, radykalne, piekielne, ja jebę, skąd miałam wiedzieć, że wymyślenie dobrego języka, że na to nie gotowa jest ludzka logika, że od tamtej pory zaczną mnie palcami wytykać, że to ta... Sakarabia! Debilica! Sakarabla! Debilica! Sakarabla! Sakarabla! Debilica! Sakarabla! Debilica! Sakarabla! Debilica! Sakarabla! Debilica! Sakarabla! Debilica! A ja to tylko, a ja to. Zrobiłam dla tej małej diablinki, co nie mogła się wysłowić. Dla tej, który ustatykano żabę, pilowa nawę. Po nocy obmyślała beki o księciu i jego tajemnej mocy. Tej, która lubiła grać w Mortal Kombat, bo w tym zbiorze, który otrzymała niewiele wojowniczek, postawić w stanie czerwonej, przewierała później się nią sama. Mianowała tylko problem z tym. Mianowaniem jest tak, jeżeli może wrze kilku żyć stracić i postać odjebana jak ta lala przekomputerowej zrobionej przez jakiegoś pana. A więc nie znała moja mała diablinka pojęcia słabości, a to poczucie miało w niej wkrótce zagościć. I tak moja mała diablinka dołączyła do kanonu kobiet, o których powstał nie jeden tak idący sonet. Kiedyś dzielne, później tylko już niedzielne. Kiedyś mogły coś zrobić, później wolały się utopić. Kiedyś dzielne, później tylko już niedzielne. Kiedyś mogły coś zrobić, później wolały się utopić. Utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić! Nie! I tutaj historia mogłaby się skończyć. Zakończenie było niedopowiedziane. Potem jak obcinam sobie język, gardlak wyjebane. Następne historie już i tak mam zapowiedziane, więc to mnie zagramy festiwali i weźmiemy inną, która mam przeczucie wypali. Druga opcja, opowiadam o tym, co było potem. Jak obcinam sobie język, mimochodem stoi cały hejt na wasz tylko o tym daje książkę, tu spełnia bohaterkę nad ludzkimi siłami. Pokazuje jako twórca, że można sobie z tym wszystkim poradzić później. Sami się z nienawiścią do tego dzieła nie żywe, a wy nam wysyłajcie demon dużo siłę. Prosimy, dużo siłę. Prosimy. Cicho, cicho, cicho, cicho, cicho, cicho, cicho, cicho, cicho. I don't want to hear what I'm supposed to be. I don't want to hear what I'm supposed to have been hurt. That's why I'm going on the streets all naked. And I'm changing myself into the shit devil this way. Cause I don't want to hear what I'm supposed to feel of hurt. That's why I'm hurt. That's why I'm going on the streets all naked. When I'm changing myself into the shit of you as well. Alright, so quick update. What happened here? Now, the narrator of this story is supposed to tell you how the story of the she-devil ends. What happened after she built her own language and after she cut off the tongue? But you know what? For do that, she needs to change herself into the she-devil as well. Yes. So, the next workshops I have for you are the workshops of changing yourself into the she-devil as well. And I need a volunteer here. Oh, come on! Yes! Yes! All right! So, we are going shows, metal shows, and always dreaming about stage diving, crowd surfing, but was always afraid of it because of all these motherfucking guys, which are pretending that the stage is them. Not anymore! Tell them! Not any fucking more! Yeah! Alright, so we need you! Wow! Fuck! induce fucking time. So hard to fuck to in this fuck my dad. It is so to find the size in this fucking mushroom. So power to suck my head. Krzam się ulica, odmówiłam sobie wszelkie pisarskości, chodziłam i płakałam, a do grubiego dzwonka zaczęły spadać z mego oka kropelki i to wywołało znów jakieś diablo, czarodziejki. Hejka, jestem Hubiolini Personella, która specjalizuje się w ciemniach, dziennikach diablic i memoriach. Helstowiar, Helstowiar, skoro już sama jesteś jedną z nich. I to dodatku będzie tak zwanego upadku, bo nazywajmy rzecz po imieniu. Póki żyj on zbyt długo, byli przechar, to przylatuje tu zarządzić zakończenie dla diablicych duchom. Sochi wiedzieć, czemu wzięłaś sobie na warsztat, a ta gwiazda nim wale upada. Specjalizowała się w niesmacznych żartach, no bo warsztaty z mowy polskiej, no kto by na to poszedł, chyba jedynie szpaki czy ta fucha woda, tak zwany ptak amfibia, a kurwa, odleciałam od tematu jako żywa. Dobra, nie mam czasu, muszę zmykać, trzeba skręć swoją zęby zamykać, a to mi dałem jakieś dodatkowe role. Niech dole, niech dole, cosplayuj się w muzeum zachciało, jakbym nie mogła zostać zwykłą pałomą. Zwykłą pałomą. Jestem Personella i obywam się w ciele puka. Niechaj to będzie dla ciebie jakaś nauka. Papa, kaka, łapę, pa. Papa, kaka, łapę, pa. Oh my god! You need to know what happened here. Come. So, this little she-devil, her name is Personella, by the way. Say it. Yes. So, you need to know that she is I'm Thank you. gepluk er al de bloemetjes af. Je maakt het veel te grof. Maar maak het die zal kijven, maar verpak het die zal slaan. Mijn klein kleutertje, wat het schijnt. Yeah. zum Nachhören. Ulrich Nöten liest Anna Karenina von Lew Tolstoi, heute die 8. Folge. Anna, die von Petersburg nach Moskau gereist ist, ist es gelungen, die Beziehung zwischen ihrem Bruder Stepan Arkadjitsch Oblonski und seiner Frau Dolly zu retten, indem sie Dolly davon überzeugt hat, dass Stepan sie trotz seines Seitensprunges mit der Gouvernante noch immer liebt. Während die beiden sich aussprechen, lernt Anna Dollys jüngere Schwester Kitty kennen. Diese ist in den Grafen Wronski verliebt und hofft, von ihm auf dem nächsten Ball einen Heiratsantrag zu bekommen. Was Kitty nicht weiß, Anna ist Wronski bei ihrer Ankunft auf dem Moskauer Bahnhof begegnet und auch auf sie hat er einen tiefen Eindruck gemacht. Zu Beginn der heutigen Lesung befinden sich Anna und Kitty im Wohnzimmer der Oblonskis. Bei ihnen sind die Kinder des Paares, Tanja und Grisha. Hören Sie wieder Ulrich Nöten. Als Stepan Arkadjitsch fort war, kehrte sie zum Sofa zurück, zu ihrem vorigen Platz, umringt von den Kindern. Weil die Kinder sahen, dass die Mutter diese Tante lieb hatte, oder weil sie selbst ihren besonderen Charme spürten, waren die beiden Älteren und danach die Jüngeren, wie das bei Kindern häufig vorkommt, schon vor dem Essen der neuen Tante nicht mehr von der Seite gewichen. Es ergab sich unter ihnen eine Art Spiel, das darin bestand, so nah wie möglich bei der Tante zu sitzen, sie zu berühren, ihre kleine Hand zu halten, sie zu küssen, mit ihrem Ring zu spielen oder zumindest die Volants ihres Kleids zu berühren. »Nicht doch, wie wir vorher gesessen sind«, sagte Anna Arkadjewna, als sie sich wieder auf ihren Platz setzte. Wieder schob Grisha seinen Kopf unter ihrem Arm durch und legte ihn auf ihr Kleid und strahlte vor Stolz und Glück. »Und wann ist nun der Ball?« wandte sie sich an Kitty. »In der nächsten Woche, und es ist ein wunderschöner Ball. Einer der Bälle, wo es immer fröhlich zugeht.« »Gibt es das denn? Bälle, wo es immer fröhlich zugeht?« fragte Anna mit sanfter Ironie. »Seltsamerweise ja. Bei Babrischews geht es immer fröhlich zu, bei Nikitins auch, bei Mirschkows jedoch immer langweilig. Ist Ihnen das nie aufgefallen?« »Nein, mein Herz, für mich gibt es keine Bälle mehr, wo es fröhlich zugeht«, sagte Anna, und Kitty erblickte in ihren Augen jene besondere Welt, die ihr nicht offen stand. »Für mich gibt es höchstens Bälle, auf denen es weniger beschwerlich und langweilig zugeht.« »Wie kann Ihnen auf einem Ball langweilig sein?« »Weshalb sollte mir auf einem Ball nicht langweilig sein können?« fragte Anna. Kitty merkte, dass Anna wusste, was die Antwort wäre. »Weil Sie immer die Beste sind von allen.« Anna hatte die Fähigkeit zu erröten. Sie errötete und sagte, »Erstens ist dem nicht so, und zweitens, selbst wenn dem so wäre, was hätte ich davon?« »Gehen Sie auf diesen Ball?« fragte Kitty. »Ich denke, dass ich wohl nicht anders kann.« »Hier, nimm das«, sagte sie zu Tanja, die ihr einen leicht gleitenden Ring von ihrem weißen, an der Spitze dünnen Finger zog. »Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie gingen. Ich würde Sie zu gerne auf dem Ball sehen. Wenn ich gehen muss, wird mich nun wenigstens der Gedanke trösten, dass es Ihnen Vergnügen bereitet. Grisha, zaus mich bitte nicht. Sie sind doch so schon ganz zerwühlt«, sagte sie zu Grisha und ordnete eine herausgerutschte Haarlocke, mit der Grisha gespielt hatte. »Ich stelle sie mir auf dem Ball in Lila vor.« »Weshalb unbedingt in Lila?« fragte Anna lächelnd. »Nun geht, Kinder, geht. Hört ihr, Miss Hall ruft euch zum Tee«, sagte sie, machte die Kinder von sich los und schickte sie ins Esszimmer. »Ich weiß, weshalb Sie mich zum Ball auffordern. Sie erwarten sich viel von diesem Ball. Und Sie möchten, dass alle dabei sind, alle Anteil nehmen.« »Woher wissen Sie das?« »Ja.« »Oh, was sind Sie doch in einer schönen Zeit«, fuhr Anna fort. »Ich weiß noch. Ich kenne diesen himmelblauen Nebel ähnlich wie in den Schweizer Bergen. Dieser Nebel, der alles bedeckt in jener seligen Zeit, wenn die Kindheit demnächst zu Ende ist und der Weg aus diesem riesigen, glücklichen und fröhlichen Kreis immer enger und enger wird und es fröhlich und schaurig ist, diese Zimmerflucht zu betreten, obgleich sie Licht ist und wunderschön. Wer hätte das nicht durchschritten?« Kitty lächelte schweigend. »Aber wie hat sie das durchschritten? Wie gerne würde ich ihre ganze Liebesgeschichte kennen«, dachte Kitty, in Gedanken an das unpoetische Aussehen von Alexei Alexandrowitsch, ihrem Ehemann. »Ich weiß einiges, Diva hat es mir gesagt, und ich gratuliere Ihnen. Er gefällt mir sehr«, fuhr Anna fort. »Ich bin Wronski auf dem Bahnhof begegnet.« »Ach, war er dort?« fragte Kitty errötend. »Und was hat Stiva ihm gesagt?« Stiva hat mir alles ausgeplaudert. Und ich würde mich sehr freuen. Ich bin gestern mit Wronskis Mutter gereist, fuhr sie fort, und die Mutter erzählte ohne Unterlass von ihm. Er ist ihr Liebling. Ich weiß, wie voreingenommen Mütter sind, aber was hat ihnen die Mutter denn erzählt? Ach, viel. Ich weiß, er ist ihr Liebling, dennoch sieht man, dass er ein Ritter ist. Zum Beispiel hat sie erzählt, dass er sein ganzes Vermögen seinem Bruder geben wollte. Dass er noch als Kind etwas Außergewöhnliches getan hat, eine Frau aus dem Wasser gerettet. Mit einem Wort, ein Held, schloss Anna lächelnd, und ihr kamen die 200 Rubel in den Sinn, die er auf dem Bahnhof gespendet hatte. Aber sie erzählte nichts von den 200 Rubeln. Irgendwie war es ihr unangenehm, sich dessen zu entsinnen. Sie spürte, dass darin etwas lag, das sie betraf. Etwas, das nicht hätte sein dürfen. Sie hat mich sehr gebeten, sie zu besuchen, fuhr Anna fort, und ich freue mich, die alte Dame wiederzusehen und werde morgen zu ihr fahren. Also wirklich, Gott sei Dank, Stiva bleibt lange in Dollys Boudoir. Anna stand auf, als sie das Thema wechselte, mit irgendetwas unzufrieden, wie es Kitty vorkam. »Nein, ich zuerst, nein, ich«, schrien die Kinder, die nach ihrem Tee hereingerannt kamen, zu Tante Anna. »Alle zusammen«, rief Anna, lief ihnen lachend entgegen und umarmte sie und ließ sich mit dem ganzen Haufen herumwuselnder und vor Begeisterung juchzender Kinder aufs Sofa fallen. 21. Zum Tee der Großen kam Dolly aus ihrem Zimmer. Stepan Arkadjitsch kam nicht. Er hatte ihr Zimmer anscheinend durch den Hinterausgang verlassen. »Ich befürchte, dass du es kalt haben wirst oben«, bemerkte Dolly zu Anna. »Ich möchte dich nach hier unten verlegen, dann sind wir uns näher.« »Oh, macht euch um mich bitte keine Sorgen«, erwiderte Anna. Sie sah Dolly prüfend ins Gesicht und suchte zu erkennen, ob die Versöhnung stattgefunden habe. »Du wirst es heller haben hier«, meinte die Schwägerin. »Ich sage dir ja, ich schlafe immer und überall wie ein Murmeltier.« Stepan Arkadjitsch trat aus seinem Kabinett. »Worum geht es?«, fragte er an seine Frau gewandt. An seinem Tonfall erkannten Kitty wie Anna sofort, dass die Versöhnung stattgefunden hatte. »Ich möchte Anna nach unten verlegen, aber hier müssen andere Gardinen aufgehängt werden. Das macht niemand richtig, da muss ich selbst dran«, erwiderte Dolly an ihn gewandt. »Weiß der Himmel, ob sie sich völlig versöhnt haben«, dachte Anna, als sie ihren kalten und ruhigen Tonfall hörte. »Ach, Dolly, mach doch nicht immer solche Umstände«, sagte ihr Mann. »Wenn du möchtest, mache ich es.« »Ja, anscheinend haben sie sich versöhnt«, dachte Anna. »Ich weiß, wie du das machst«, entgegnete Dolly. »Du sagst Matwej, er solle es so machen, wie es gar nicht geht, fährst selbst weg, und er bringt alles durcheinander.« Und das übliche spöttische Lächeln verzog Dollys Mundwinkel, als sie das sagte. »Vollkommene, vollkommene Versöhnung«, dachte Anna, »Gott sei Dank.« Und vor Freude, dass sie die Ursache dafür war, ging sie zu Dolly und küsste sie. »Überhaupt nicht. Weshalb sprichst du so verächtlich von mir und Matwej?« sagte Stepan Arkadjitsch mit kaum merklichem Lächeln an seine Frau gewandt. Den ganzen Abend war Dolly ihrem Mann gegenüber so leicht spöttisch wie immer, Stepan Arkadjitsch hingegen zufrieden und fröhlich, aber gerade im rechten Maß, um nicht den Anschein zu erwecken, nun da ihm verziehen, hätte er seine Schuld vergessen. Um 21:30 wurde die besonders frohe und angenehme abendliche Familienunterhaltung am Teetisch der Oblonskis durch einen, dem Augenschein nach, höchst schlichten Vorfall gestört, aber irgendwie kam dieser schlichte Vorfall allen merkwürdig vor. Während des Gesprächs über gemeinsame Petersburger Bekannte stand Anna rasch auf. »Ich habe sie in meinem Album«, sagte sie. »Dann zeige ich auch meinen Serjoscha«, fügte sie mit stolzem Mutterlächeln hinzu. Nach 21:00, wenn sie gewöhnlich ihrem Sohn Gute Nacht sagte und ihn, bevor sie auf einen Ball fuhr, oft selbst zu Bett brachte, war sie traurig geworden, dass sie so weit von ihm weg war. Worüber auch gesprochen wurde, sie kehrte in Gedanken ständig zu ihrem Lockenkopf Serjoscha zurück. Sie wollte zu gern sein Foto anschauen und über ihn sprechen. So nutzte sie den ersten besten Vorwand, stand auf und ging mit ihrem leichten, entschiedenen Gang das Album holen. Die Treppe nach oben zu ihrem Zimmer endete auf dem Absatz der großen, beheizten Treppe vom Eingang her. Während sie den Salon verließ, war die Klingel am Eingang zu hören. »Wer kann das sein?« fragte Dolly. »Um mich abzuholen ist es zu früh, für jemand anderes zu spät«, bemerkte Kitty. »Bestimmt wer mit Schriftstücken«, fügte Stepan Arkadjewitsch an, und als Anna an der Treppe vorbeiging, kam ein Diener hochgelaufen, um den Ankömmling zu melden, und der Ankömmling selbst stand bei der Lampe. Anna schaute hinunter und erkannte sogleich Wronski. Und ein merkwürdiges Gefühl von Vergnügen und zugleich Furcht regte sich plötzlich in ihrem Herzen. Er stand im Mantel da und holte etwas aus der Tasche. In dem Moment, als sie auf der Mitte der Treppe war, hob er die Augen und erblickte sie. Und sein Gesichtsausdruck bekam etwas Verlegenes und Erschrockenes. Sie neigte leicht den Kopf und ging weiter. Und hinter ihr war die laute Stimme Stepan Arkadjewitsch zu hören, der ihn zum Eintreten aufforderte, und die weniger laute, weiche und ruhige Stimme des ablehnenden Wronski. Als Anna mit dem Album zurückkehrte, war er nicht mehr da, und Stepan Arkadjewitsch berichtete, er sei vorbeigefahren, um etwas über das Diner zu erfahren, das sie morgen einer gastierenden Berühmtheit geben wollten. Er mochte auf gar keinen Fall hereinkommen. War irgendwie merkwürdig, fügte Stepan Arkadjewitsch an. Kitty errötete. Sie dachte, sie allein wüsste, warum er vorbeigefahren und wieso er nicht hereingekommen sei. »Er war bei uns«, dachte sie, »hat mich nicht angetroffen und gedacht, ich sei hier. Aber er kam nicht herein, weil er dachte, es sei zu spät. Auch ist Anna hier.« Alle blickten sich gegenseitig an, ohne etwas zu sagen, und betrachteten dann Annas Album. Überhaupt nichts Außergewöhnliches oder Merkwürdiges war daran, dass ein Mann um 9:30 bei seinem Freund vorbeifährt, um Einzelheiten eines geplanten Diners zu erfahren, und nicht hereinkommt. Doch es erschien allen merkwürdig. Merkwürdiger als den anderen und ungut erschien es Anna. 22. Der Ball hatte eben erst begonnen. Als Kitty mit ihrer Mutter die große, lichtüberflutete Treppe hochstieg, die gesäumt war von Blumen und gepuderten Lakaien in roten Kaftanen. Aus den Sälen drang wie aus einem Bienenstock das gleichmäßige Rauschen der Bewegung, und während die beiden auf dem Treppenabsatz zwischen Bäumchen vor dem Spiegel ihre Frisuren ordneten, waren aus dem einen Saal die vorsichtig deutlichen Geigenklänge des Orchesters zu hören, das den ersten Walzer anstimmte. Ein altes Männlein in Beamtenuniform, das vor dem anderen Spiegel seine grauen Schläfenhaare geordnet hatte und Parfümgeruch verbreitete, stieß an der Treppe mit ihnen zusammen und trat beiseite, mit sichtlichem Vergnügen an der ihm unbekannten Kitty. Ein bartloser Jüngling in weit offener Weste, einer derjenigen aus der Haute-Volée, die der alte Fürst Gickel nannte, rückte im Gehen die weiße Halsbinde zurecht, grüßte die beiden und rannte weiter, kehrte aber zurück, um Kitty zur Quadrille aufzufordern. Die erste Quadrille war bereits an Wronski vergeben. Sie musste dem Jüngling die zweite überlassen. Ein Offizier, der sich gerade den Handschuh zuknöpfte, trat an der Tür beiseite, strich sich den Schnurrbart und hatte sein Vergnügen an der rosaroten Kitty. Obgleich die Toilette, die Frisur und alle Ballvorbereitungen Kitty viel Mühe und Überlegung gekostet hatten, betrat sie in ihrer raffinierten Tüllrobe mit rosa Unterkleid den Ball nun so frei und schlicht, wie wenn diese ganzen Rosetten, Spitzen und alle Details der Toilette sie und ihre Hausangehörigen keine Minute Aufmerksamkeit gekostet hätten. Wie wenn sie in diesem Tüll den Spitzen mit dieser Hochfrisur samt Rose und zwei Blättern obendran zur Welt gekommen wäre. Als die alte Fürstin ihr vor dem Saaleingang ein verdrehtes Band am Gürtel ordnen wollte, wich Kitty leicht aus. Sie hatte das Gefühl, alles an ihr müsste von allein schön und graziös sein, da sei nichts zurechtzurücken. Kitty hatte einen ihrer glücklichen Tage. Das Kleid engte sie nirgends ein, nirgends hingen die spitzen Bärte herab, die Rosetten waren nicht zerknittert und nicht abgerissen. Die rosa Schuhe mit den hohen, gebogenen Absätzen drückten nicht, sondern stimmten das Füßchen heiter. Die dicken, blonden Haarflechten hielten sich auf dem kleinen Köpfchen, als wären es die eigenen. Die Handschuhknöpfe waren alle drei zugegangen, ohne zu reißen. Und der lange Handschuh umschmiegte den Arm, ohne dessen Form zu verändern. Das schwarze Samtband des Medaillons umschlang besonders liebevoll ihren Hals. Dieses Samtband war zu reizend, und als Kitty zu Hause ihren Hals im Spiegel angeschaut hatte, hatte sie ein Gefühl, als ob das Samtband spräche. Bei allem anderen konnte es noch Zweifel geben, aber das Samtband war reizend. Kitty lächelte auch hier auf dem Ball, als sie es im Spiegel erblickte. An den entblößten Schultern und Armen spürte Kitty eine kalte Marmorhaftigkeit, ein Gefühl, das sie besonders gern mochte. Ihre Augen blitzten und die roten Lippen konnten nicht anders als zu lächeln im Bewusstsein ihrer Anziehungskraft. Kaum hatte sie den Saal betreten, und noch hatte sie nicht die Tüllbänder, Spitzen und Farbwolken der Damen erreicht, die in Gruppen auf eine Aufforderung zum Tanz warteten. Kitty stand niemals lange in diesen Gruppen. Da wurde sie bereits zum Walzer aufgefordert. Und aufgefordert vom besten Kavalier, vom obersten Kavalier in der Ballhierarchie, dem berühmten Tanz- und Zeremonienmeister, dem verheirateten, schönen und stattlichen Jegoruschka Kasunski. Eben erst hatte er sich von Gräfin Banina getrennt, mit der er die erste Walzerrunde gedreht hatte, und schaute sich in seinem Reich um, also unter den wenigen tanzenden Paaren, da sah er Kitty eintreten und kam in jenem besonderen, nur Tanzmeistern eigenen, ungezwungenen Passgang angelaufen, verbeugte sich und legte, ohne überhaupt zu fragen, ob sie wolle, seinen Arm um ihre dünne Taille. Sie sah sich um, wem sie ihren Fächer geben könnte, und lächelnd nahm ihn die Gastgeberin ihr ab. »Wie schön, dass Sie rechtzeitig kommen«, sagte er, als er ihre Taille umfing. »Was ist das für eine Art, sich zu verspäten?« Sie legte, zurückgebeugt, die linke Hand auf seine Schulter, und die kleinen Füßchen in den rosa Schuhen bewegten sich rasch, leicht und gleichmäßig im Takt der Musik über das glatte Parkett. »Eine Erholung, mit Ihnen Walzer zu tanzen«, sagte er während der ersten, noch langsameren Walzerschritte. »Reizend, welche Leichtigkeit, welche Präzision!« Das sagte er zu fast allen guten Bekannten. Sie lächelte auf sein Lob, und über seine Schulter betrachtete sie weiterhin den Saal. Sie war keine Debütantin mehr, für die alle Gesichter auf einem Ball zu einem einzigen zauberhaften Eindruck verfließen. Sie war auch kein schon lange von Ball zu Ball geschlepptes junges Mädchen, dem sämtliche Ballgesichter derart vertraut sind, dass sie langweilen. Sie war in der Mitte zwischen beidem. Sie war erregt, hatte sich aber so weit in der Hand, dass sie zugleich beobachten konnte. In der linken Saalecke hatte sich, das sah sie, die Crème der Gesellschaft versammelt. Dort war die über alle Maßen dekoltierte schöne Liddy, Kasunskis Frau. Dort war die Gastgeberin. Dort glänzte die Glatze Krivins, der immer dort war, wo auch die Crème der Gesellschaft war. Dorthin schauten die Jünglinge, ohne sich näher hinzutrauen. Und dort fanden ihre Augen auch Stiva. Dann erblickte sie die reizende Gestalt und den Kopf von Anna im schwarzen Samtkleid. Auch er war dort. Kitty hatte ihn seit dem Abend, als sie Levin abwies, nicht mehr gesehen. Mit ihren weitsichtigen Augen hatte Kitty ihn sofort erkannt und sogar bemerkt, dass er zu ihr herschaute. »Wie wäre es? Noch eine Runde? Sie sind nicht müde?« fragte Kasunski ein wenig außer Atem. »Nein, haben Sie Dank. Wohin darf ich Sie bringen?« »Dort ist, glaube ich, Karinina. Bringen Sie mich zu ihr.« »Wohin Sie wünschen.« Und Kasunski walzte gemäßigteren Schrittes geradewegs auf die Gruppe in der linken Saalecke zu, unter vielfachem »Pardon, Madame«. »Pardon, pardon, Madame«, lavierte er durch das Meer von Spitzen, Tüll und Bändern und blieb nicht einmal an einem Federchen hängen. Dann schwenkte er seine Dame so heftig, dass ihre schlanken Beine in den durchbrochenen Strümpfen zu sehen waren und ihre Schleppe sich fächerartig ausbreitete, Krivin über die Knie. Kasunski verbeugte sich, reckte die offene Brust und bot ihr den Arm, um sie zu Anna Arkadjewna zu bringen. Über und über rot löste Kitty die Schleppe von Krivins Knien, und ein wenig taumelig blickte sie sich nach Anna um. Anna stand von Damen und Herren umringt und unterhielt sich. Sie trug nicht lila, wie Kitty es unbedingt gewollt hatte, sondern ein schwarzes, tief ausgeschnittenes Samtkleid, das ihre wie aus altem Elfenbein gedrechselten, vollen Schultern und den Busen freilegte und die rundlichen Arme mit den dünnen, winzigen Händen. Das Kleid war gänzlich mit venezianischer Gipüre besetzt. Auf dem Kopf, im schwarzen Haar, eigenem, ohne fremde Zutat, hatte sie eine kleine Girlande aus Stiefmütterchen und eine gleiche auf dem schwarzen Gürtelband zwischen den weißen Spitzen. Ihre Frisur war unauffällig. Auffällig waren nur, und das schmückte sie, die eigenwilligen, kurzen Kringel des lockigen Haars, die am Hinterkopf und an den Schläfen stets hervorrutschten. An dem gedrechselten, kraftvollen Hals trug sie eine Perlenkette. Kitty hatte Anna jeden Tag gesehen, war in sie verliebt und hatte sie sich unbedingt in Lila vorgestellt. Jetzt aber, da sie sie in Schwarz sah, merkte sie, dass sie ihren betörenden Reiz noch nicht begriffen hatte. Sie sah sie jetzt auf vollkommen neue, für sie selbst überraschende Weise. Jetzt begriff sie, dass Anna nicht in Lila hatte kommen können. Und dass ihr Reiz eben darin bestand, dass sie stets aus ihrer Toilette heraustrat, dass die Toilette an ihr niemals sichtbar war. Auch das schwarze Kleid mit den üppigen Spitzen war an ihr nicht sichtbar. Es war nur ein Rahmen. Und sichtbar war allein sie, Anna. Schlicht, natürlich, elegant und zugleich fröhlich und lebhaft. Sie stand und hielt sich wie immer außerordentlich gerade. Und als Kitty zu der Gruppe trat, sprach sie mit dem Gastgeber, den Kopf leicht zu ihm gedreht. »Nein, ich werfe nicht den ersten Stein«, entgegnete sie ihm gerade, »obwohl ich es nicht verstehe«, fuhr sie achselzuckend fort, um sich sogleich mit einem herzlichen, protegierenden Lächeln Kitty zuzuwenden. Ein flüchtiger, weiblicher Blick, und sie hatte ihre Toilette begutachtet und machte eine kaum merkliche, doch Kitty verständliche, ihre Toilette und Schönheit gutheißende Kopfbewegung. »Sogar den Saal betreten sie tanzend«, fügte sie noch hinzu. »Sie ist eine meiner treuesten Helferinnen«, sagte Korsunski und begrüßte Anna Arkadjewna, die er noch nicht gesehen hatte. »Die Prinzessin hilft mit, einen Ball fröhlich und schön werden zu lassen. Anna Arkadjewna, eine Walzerrunde«, sagte er und verneigte sich. »Sind Sie denn bekannt miteinander?«, fragte der Gastgeber. »Wen kennen wir nicht? Meine Frau und ich, wir sind wie weiße Wölfe.« »Uns kennt jeder«, antwortete Korsunski. »Eine Walzerrunde, Anna Arkadjewna.« »Ich tanze nicht, wenn es möglich ist, nicht zu tanzen«, sagte sie. »Heute ist es aber unmöglich«, entgegnete Korsunski. In diesem Augenblick trat Wronski hinzu. »Nun, wenn nicht zu tanzen heute unmöglich ist, dann kommen Sie«, sagte sie, ohne Wronskis Verbeugung zu beachten, und hob ihre Hand rasch auf Korsunskis Schulter. »Wieso ist sie mit ihm unzufrieden?«, überlegte Kitty, da sie bemerkt hatte, dass Anna Wronskis Verbeugung mit Absicht übersah. Wronski trat zu Kitty, erinnerte sie an die erste Quadrille und bedauerte, dass er die ganze Zeit nicht das Vergnügen hatte, sie zu sehen. Kitty betrachtete mit Verwunderung die tanzende Anna und hörte ihm zu. Sie erwartete, dass er sie zum Walzer auffordern würde, aber er forderte sie nicht auf, und sie blickte ihn verwundert an. Er wurde rot und forderte sie hastig zum Tanzen auf, aber kaum hatte er ihre dünne Taille umfasst und den ersten Schritt getan, als die Musik plötzlich abbrach. Kitty schaute ihm ins Gesicht, das sie in so geringem Abstand vor sich hatte. Und noch lange danach, Jahre später, sollte ihr dieser Blick voll Liebe, mit dem sie ihn damals angesehen hatte und den er nicht erwiderte, mit peinigender Scham ins Herz schneiden. »Pardon, pardon, Walzer, Walzer«, rief auf der anderen Seite des Saales Korsunski. Er griff sich die erste beste junge Dame und begann zu tanzen. 23. Wronski tanzte ein paar Walzerrunden mit Kitty. Nach dem Walzer ging Kitty zu ihrer Mutter, und kaum hatte sie ein paar Worte mit Nordstern gewechselt, holte Wronski sie bereits zur ersten Quadrille ab. Während der Quadrille kam nichts von Bedeutung zur Sprache. Das immer wieder unterbrochene Gespräch drehte sich mal um die Korsunskis, Mann und Frau, die Wronski sehr drollig als nette 40-jährige Kinder beschrieb, mal um das künftige Theater für die ganze Gesellschaft, und nur einmal ging das Gespräch ihr empfindlich nahe, als er nach Levin fragte, ob er hier sei, und hinzufügte, er habe ihm sehr gefallen. Aber Kitty hatte sich von der Quadrille auch nicht mehr erwartet. Sie wartete beklommenen Herzens auf die Masurka. Ihr schien, während der Masurka müsste es sich entscheiden. Dass er sie während der Quadrille nicht zur Masurka aufforderte, beunruhigte sie nicht. Sie war überzeugt, wie auf früheren Bällen, würde sie die Masurka mit ihm tanzen, und wies 5 Bewerber ab, sagte, sie habe schon jemanden. Bis zur letzten Quadrille war der gesamte Ball für Kitty ein zauberhafter Traum aus frohen Farben, Klängen und Bewegungen. Nur wenn sie sich zu müde fühlte und Erholung brauchte, tanzte sie nicht. Als sie jedoch mit einem der langweiligen Jünglinge, den sie nicht hatte abweisen können, die letzte Quadrille tanzte, gelangte sie zufällig vis-à-vis von Wronski und Anna. Seit ihrer Ankunft auf dem Ball war sie nicht mehr mit Anna zusammengetroffen, und nun erblickte sie Anna plötzlich auf wieder vollkommen neue, überraschende Weise. Sie erblickte an ihr, was sie selbst so gut kannte: Erregung über den Erfolg. Sie sah, dass Anna berauscht war vom Wein des von ihr erregten Entzückens. Sie kannte dieses Gefühl, kannte seine Anzeichen und sah sie an Anna, sah den bebenden, flackernden Glanz der Augen und das Lächeln des Glücks und der Erregung, das unwillkürlich die Lippen verzog, sah die ausgeprägte Grazie, Bestimmtheit und Leichtigkeit der Bewegungen. »Wer ist es?« fragte sie sich. »Alle oder einer?« Dem sich abquälenden Jüngling, ihrem Tanzpartner, der den Gesprächsfaden verloren hatte und nicht wieder zu fassen bekam, half sie nicht, und nur äußerlich ordnete sie sich den lauten und fröhlichen Befehlen Korsunskis unter, der alle bald in den Grand Rond, bald in die Schänen trieb. Sie beobachtete, und ihr Herz krampfte sich mehr und mehr zusammen. Nein, nicht die Bewunderung der Menge hat sie berauscht, sondern das Entzücken eines Einzigen. Und dieser Einzige? Ist es wirklich er? Jedes Mal, wenn er mit Anna sprach, flackerte in ihren Augen freudiger Glanz auf, und das Lächeln des Glücks verzog ihr die roten Lippen. Sie schien sich angestrengt zu beherrschen, um diese Freudenzeichen nicht zu offenbaren, aber sie traten ganz von allein auf ihrem Gesicht hervor. Doch was ist mit ihm? Kitty schaute zu ihm und war entsetzt. Was Kitty im Spiegel von Annas Gesicht so klar vorgeführt bekam, erblickte sie auch an ihm. Wo waren seine stets ruhige, unerschütterliche Art und der unbekümmert ruhige Gesichtsausdruck hingeraten? Nein, jetzt neigte er jedes Mal, wenn er sich an sie wandte, ein wenig den Kopf, als wollte er vor ihr niederfallen. Und in seinem Blick lag nichts als Ergebenheit und Furcht. »Ich möchte nicht verletzen«, schien sein Blick jedes Mal zu sagen, »sondern möchte mich retten und weiß nicht wie.« Auf seinem Gesicht lag ein Ausdruck, den sie vorher noch nie gesehen hatte. Sie sprachen von gemeinsamen Bekannten, führten ein überaus nichtssagendes Gespräch, aber Kitty kam es vor, als entscheide jedes Wort, das sie sagten, über das Schicksal der beiden wie über ihr eigenes. Und es war seltsam, obwohl sie tatsächlich davon sprachen, wie lächerlich Iwan Iwanowitsch mit seinem Französisch sei und dass man für Jeletzka ja eine bessere Partie hätte finden können, dennoch hatten diese Worte für sie eine Bedeutung und sie fühlten das ebenso wie Kitty. Der ganze Ball, die ganze Welt überzog sich in Kittys Herz mit Nebel. Lediglich die strenge Schule der Erziehung, die sie durchlaufen hatte, hielt sie aufrecht und ließ sie tun, was von ihr verlangt wurde, also tanzen, Fragen beantworten, sprechen, sogar lächeln. Vor Beginn der Masurka jedoch, als bereits die Stühle aufgestellt wurden und einige Paare sich aus den kleineren Sälen in den großen begaben, befiel Kitty ein Moment der Verzweiflung und des Entsetzens. 5 hatte sie abgewiesen, und jetzt würde sie die Masurka nicht tanzen. Es gab auch keine Hoffnung mehr, dass sie noch aufgefordert würde, eben weil sie viel zu viel gesellschaftlichen Erfolg hatte und es niemandem in den Sinn käme, sie sei bislang noch nicht aufgefordert worden. Sie musste der Mutter sagen, dass sie sich unwohl fühlte und nach Hause fahren. Aber dazu hatte sie keine Kraft. Sie fühlte sich am Boden zerstört. NDR Kultur. Mehr zum Nachhören finden Sie im Internet unter ndr.de/ndrkultur.